Aus Anlass des Tages der Sonne legten die ausländischen Gäste, die am 19. Kim-Il-Sung-Festival teilnehmen, die China-Koreaner, die Gruppe für Wirtschafts- und Handelsräte in der TVRK und die Familie der Chinesin Zhu Wei, Tochter vom ehemaligen chinesischen antijapanischen revolutionären Kämpfer Zhou Ba-Zong und ihre Begleitung am 13. April an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügelmansude die Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor. An diesem Tag wurde an den Bronzestatuen ein Blumenkorb der Russlandskoreanerin Jong Il-sim, Frau des Helden der Republik An Dong-soo, niedergelegt.